Meine Damen und Herren, der redlich rechte Mann erackert und tut es brav und mit Verstand. Jedoch ein Städter grinsend tackert Plakate an die Scheunenwand. Du daubes Sau, entfährt dem Bauern. Und er haut zu mit aller Macht. Den Kindern, die im Schuppen lauern, scheint's, als ob er dabei lacht. Da endlich liegt im Staub der Fremde, gebläht vom Wind der fernen Stadt. Der Bauer reibt sich froh die Hände, beguckt sich endlich das Plakat und stockt und staunt und schließlich raunt er, schwer betroffen, ja bedrückt. Herrgottle neu, bin ich denn besoffen? Oder eh schon ganz verrückt? Denn deutlich prangt, es laden ein zur großen Pflügemeisterschaft in Stuttgart der Minister und der Ulmer Pflügereiverein. Drum kommt und pflügt mit aller Kraft, damit es viele Furchen langt. Sie sollen grad und sauber sein. Für gutes Wetter sei gedankt und tragt euch unten lesbar ein. Der Bauer führt die Hand zum Grind. Er denkt, er spinnt und hilft verlegen dem Städter wieder auf den Fuß. Murmelt leis, es tät ihm leid, er hätt jetzt leider keine Zeit, an Frau und Kinder schönen Gruß. Dann eilt der Bauer zu Hof und Hund, der erstere groß, der letztere doof, bellt er doch laut, was unsern Bauern stört. Er tritt deshalb den Köter und betritt die Küche, wo das Radio spielt. Die Frau begrüßt ihn und man hört... Eure Tagesordnung, die Sendung mit dem Tiefpflugverbot. Ja, hier auf der Wüstenwelle und wir pflügen heute wie gedruckt in unserer Sendung. Ja, und besonders geflogen, gepflügt sind heute auch wieder unsere Frequenzen. Und zwar 96,6 MHz terrestrisch und 97,45 MHz im Kabel, beides im 0,03 Meter Band. Das hast du sehr schön aus der heimatlichen Scholle herausgepflügt, ja. Martin. Ja, die Genauigkeit hat sich natürlich wieder erhöht. Wir sparen euch das. Ja, zwei Semester Physik war nicht ganz umsonst. Hey. Wir können vielleicht andeuten, dass die Frequenz der Wüstenwelle demnächst als zeitnormal eingesetzt werden soll, aber das versteht ihr da draußen ja sowieso nicht. Ja. So. Ja, ihr erinnert euch an die letzte Sendung. Da waren wir in Paris am Fuße des Eiffelturms. Ja, nicht schön. Und haben einige Sachen beobachtet. Die rekapitulieren wir jetzt nicht mehr. Nee. Also wer letztes Mal nicht zugehört hat, der hat verschissen. Ja, das war... Gewaltig. Das kann man sagen. Gewaltig. Ja. Jetzt sind wir immer noch in Paris und Paris ist politisch heutzutage nicht geeignet, dass man sich drin aufhält. Ja, das ist gar nicht schön hier. Nee. Also wir haben uns daher entschlossen, wir verlassen das blöde Nest. Auf dem schnellsten Weg. Auf dem Landweg. Wollten wir nicht fliegen? Wir haben Tiefflugverbot. Ja, schön. Dann fahren wir eben mit dem Flug. Ja, wir fahren mit dem Zug. Ja. Ja, das sind Witze, da staut ihr heute an den Äthern. Ja, wie wir das machen hier. Was eure Äthertäter hier verbrechen. So, wir fahren mit dem Flug nach Hause und wir melden uns gleich vom Bahnhof wieder. Wir machen jetzt wieder das Übliche. Regeln das Mikrofon runter, während wir uns zum Bahnhof begeben. Werden wir also in Wahrheit uns erstmal überlegen, wie da die Sendung überhaupt denkt der Hörer, wir entfernen uns vom Mikrofon. In Wirklichkeit drehen wir nur den Regler runter, wie wir da wieder. Ja, wir haben jetzt auf dem Weg zum Pariser Bahnhof nochmal kurz Station gemacht. Ja, haben ein gepflegtes Bier getrunken. Ein gepflegtes Pilz. Ja, von Flochinger Waldhornbräu. Ein gepflügtes Pilz. Ja. Jetzt stehen wir hier also auf diesem blöden Bahnhof hier, suchen Gleis 27. Man hört es wie immer im Hintergrund, dass wir auf dem Bahnhof sind. Ja. Und wir haben eben den Schaffner gefragt, der aber auch kein Deutsch konnte, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist Gleis 27 zwischen Gleis 16 und Gleis 5. Da vorne ist Gleis 4, dann gehen wir doch mal dahin. Da sind wir schon fast richtig. Ja, die sind doch hier zu doof, um die Gleise zu nummerieren. Ist das unser Zug? Nein, ich glaube, da hinten eher. Aha. Da neben Gleis 11 ist dann Gleis 15. Ja, ist noch weit. Ja, das Gepäck ist ja nicht schwer. Wir bewegen uns jetzt in großen Schritten auf den Zug zu. Ich glaube, das ist so, da steigen wir jetzt ein. Ja, gut. Ja, das ist ja gerammelt voll hier. So, jetzt sind wir drin. Ja, und wir waren auch wieder mal richtig pünktlich hier. Wie immer. Wie man hört, fährt er ja auch schon los. Ja, hat er noch mal Glück gehabt. Französischer Zug fährt dann natürlich auch pünktlich ab. Was soll denn das heißen? Also ich glaube, in der aktuellen weltpolitischen Situation kann man den Franzosen wirklich nicht loben. Ja, das nimmst du zurück, bitte. Ja, da hast du recht. Nehme ich zurück. Wir waren pünktlich, aber der französische Zug fährt nicht pünktlich ab. Er ist zur richtigen Zeit abgefahren, aber nicht pünktlich. Ja, so können wir es stehen lassen. Also um hier nicht unnötiges Lob zu verteilen, blicken wir nochmal zurück auf den Bahnsteig, wo sich meterhohe Türme von Taubenscheiße auftürmen hier. Eklig. Ich bin also wirklich froh, dass wir Paris jetzt vergessen können. Auch im Zug hier ist dreckig. Und so, wo ist denn unser Abteil? Ja, gucken wir mal, da vorne ist vielleicht noch eins frei. Ja, klopfst du vielleicht mal? Ja, mach ich. Ja, ah ja, ist dann tatsächlich frei. Nehmen wir das doch. Frei ist. Fangen wir noch da ein. Bisschen schmuddelig hier drin. Ja, französisch zu erwarten. Zug. Ja. Aber steht denn da auf der Scheibe wieder? Das kann schon wieder keine Sau lesen. Irgendwas Französisches wahrscheinlich. Das ist ja grauenvoll. Wahrscheinlich, dass man von hier drin nicht rauchen darf oder kein Eis essen. Tja, oder nicht unter die Sitze scheißen. Das hat der Franzose ja nötig. Ja, oder die Notbremse nicht betätigen. Furchtbar. Oder furchtbar. Die Notbremse nur im Notfall betätigen. Bitte? Oder nur im Notfall aus dem Fenster springen oder Eis essen, ja, oder ja. Unter den Sitz. Ja, sehr richtig, ja. Alles. Also vielleicht fangen wir jetzt auch an der Stelle mal mit dem ersten Beitrag unserer Sendung so richtig an. Das ja, ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, jetzt kommt als erstes eine Folge von Kulturgüter Europas. Folge 7. Over and over, I keep going. Und Gott schuf Paris, meine Damen und Herren. Paris. Paris, eine wundervolle Stadt. Paris, eine hervorragende Stadt. Du lügst, Mono! Sie hörten die 1359. Folge von Monolog auf dem Eis. Kulturgüter Europas. Folge 8. Over and over, I keep going over. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen Studiogast. Und zwar unseren Mr. Tagesordnung, Ulrich Pflug. Pflock, nicht Pflug. Ja. Unser Mr. Tagesordnung wird uns jetzt eine Kostprobe seines Könnens liefern und einige Nachrichten verlesen. Bitte. Ja, in 4 Wochen, meine Damen und Herren, beginnt wieder die Frankfurter Buchmesse. Doch schon jetzt zeichnet sich ganz klar ein Erfolgsschlager, ein Verkaufsschlager ab, wie ihn die Frankfurter Buchmesse noch nie gesehen hat. Wir schalten nun um nach Frankfurt zu Marcel Pflock-Granitzky. Ja, Herr Pflock-Granitzky, Sie haben kürzlich das neue Buch von Günter Pflock vernichtend besprochen. Ja, das war ein wahrhaft grässliches Buch, muss ich sagen. Ja, Sie haben auf der diesjährigen Buchmesse einen neuen Mega-Hit ausgemacht. Können Sie vielleicht ein paar Worte dazu sagen, Herr Pflock-Granitzky? Ja, es handelt sich um das neue Werk von Ulrich Pflock. Endlich einmal ein Buch eines Autors, der sich dem moralischen Verfall entschieden entgegenstellt. Aha, können Sie es vielleicht etwas näher ausführen? Ja, dann bitte so, dass die Hörer es auch verstehen. Das Buch trägt den Titel Buch der Tugenden. Dieses Buch, meine Damen und Herren, ist von einer solch beeindruckenden moralischen Stärke, wie ich es nicht mehr erlebt habe. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Pflock, ran. Ja. Seit ich vor Jahrzehnten Moby Dick gelesen habe, habe ich mich nicht mehr so über ein solches Buch gefreut wie über das von Ulrich Pflock. Dankeschön, Herr Pflock-Granitzky. Ja, dankeschön. So, wir haben nun eine Live-Verbindung nach Tel Aviv aufgebaut. Sie steht dort hinten in der Ecke des Studios und dort wird nun gleich Peter Pflock-Latour über die neueste Entwicklung im Gazastreifen berichten, wo durch das Friedensabkommen mit den Palästinensern nun Fortschritte erreicht werden. Peter Pflock-Latour, bitte. Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer zu Hause in Deutschland, hier aus Israel. Ja, den Israelis, liebe Zuhörer, weht ein eiskalter Wind um die Nase. Wir hören das im Hintergrund. Die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern sind ins Stocken geraten. Aber es gibt auch erfreuliche Dinge zu vermelden aus Tel Aviv. So hat sich mittlerweile das Erscheinen des Buches Der Ehrliche ist der Dumme von Ulrich Pflock auch bis hierher nach Israel herumgesprochen. Es ist eine Übersetzung des Werkes erschienen und hat in Israel eingeschlagen. Ich möchte sagen, wie eine Bombe. Dieses Buch, liebe ZuhörerInnen, Sie haben es wahrscheinlich längst gelesen. Sie als Begünstigte zu Hause im fernen Deutschland hat den Israeli wie kein andere Neuerscheinung der 90er Jahre angeregt, über seine politische Lage nachzudenken. Und ich glaube, wir können stehen lassen, dass Ulrich Pflock mit diesem Titel ein Fortführen des Friedensprozesses in die Herzen Israels hinein gelungen ist. Zurück nach Deutschland. Aus dem Insektarium des Leipziger Zoos, meine Damen und Herren, sind am Nachmittag alle Wanzen ausgebrochen. Wenn Sie also in den nächsten Tagen eine Wanze unter Ihrem Bett finden, dann muss das nicht unbedingt mit dem BND zu tun haben. Das wickert. Und Gott schuf Paris, meine Damen und Herren, Paris. Paris. Paris, eine wunderbare Stadt. Paris, eine hervorragende Stadt. Das stand aber jetzt ja wohl überhaupt nicht. Herr Finzke? Was reden Sie denn da für blödes Zeug? Paris ist ganz widerwärtig. Was? Paris stinkt. Nein. Paris hat schreckliche Kunstgegenstände. Was? Die Freiheitsstatue in Paris ist viel zu klein. Was? Was? Champs-Élysées ist grauenhaft. Tatsächlich. Diese neuen Gebäude, alles postmoderner Schnickschnack. Völliger Unfug. Sie hörten die erste Folge von Doofe Städte. Ja, haben wir die Schokolade annähernd verbraucht? Ist noch vom Croissant da, ich meine natürlich vom Milchbrötchen da. Da gucken wir weiter unten. Ja. In der Tüte unten drin. Ja, nee, ist schon alles leer. Ach, diese Landschaft, es ist schon grauenvoll. Und diese französischen Weißbrötchen werden ja auch sehr schnell pappig. Ja, pampig. Die Franzosen pampig, werden immer schnell pampig. Nach wenigen Minuten bereits. Ja. Ja, die Landschaft. Ne? Das ist hier immer noch, wir fahren jetzt hier schon gerade durch das Elsass, doch trotzdem Elsass. Noch auf den ganzen kleinen Bahnhöfen, wo wir hier vorbeikommen, hier überall große Hügel, voll Taubenscheiße. Ich glaube, das hat der Franzose gern so auf seinen Bahnsteigen. Ja, das scheint eine Eigenart hier zu sein. Das Getier hinkacken. Obwohl hier bestimmt auch wieder mancher Deutsch spricht. Die Wälder brennen vor den Fenstern draußen. Ich weiß nicht, was der Franzose sich denkt, die Umwelt hier so zu verschandeln. Da fließen ganze Bäche von Motorenöl. Flüsse kann man das wirklich nicht nennen. Die Oberfläche schillert in allen Regenbogenfarben. Das ist sehr unschön hier, Verkrüppelte, verkrebste Rehe stehen an den Waldrändern und gucken auf die Bahn her, die ihnen ihren Lebensraum durchschneidet. Also es ist wirklich nicht schön hier. Die könnten eigentlich die Atomtests auch noch hier machen. Da käme es nicht mehr drauf an. Berge sind verschandelt da. Überall Abräumhallen, Schutt, Haufen so groß wie Braunkohlegebirge in Ostdeutschland. Ja. Nur, dass es hier natürlich noch mehr stinkt. Ja, so groß wie der Mont Blanc. Hier. Also, liebe Zuhörer, Sie merken schon. Es ihr ist merkt schon. Schön. Wir duzen uns ja seit Folge 5, glaube ich. Nee, von Anfang an haben wir uns geduzt. Das ist ja ein freies Radio. Ja. ja, wir nähern uns jetzt der Heimat nach langen Irrungen. Und Wirrungen. Und Irrungen. Ja, ja. Bald müsste dann schon die Grenze kommen. Ja. Haben wir noch ein Bier da? Ja, ich guck mal hier unten in der Tasche. Moment. Ja, herein. Was ist hallo, hallo! Wenn die Herrschaften bitte öffentlicherweise ihre Ausweise hervorzaubern wollen aus ihren üblichen Handtaschen, ihr. Moment, ja, jetzt suche ich eigentlich ja gerade das Bier hier. Wo sind denn die? Die wahrscheinlich unter dem Bier drunter, wenn wir überhaupt noch welches haben. Jetzt ganz aber, Ursich, bitte, wir haben die Grenze schon fast Ecke, hinter das, uns. Ja, sollen wir dann vielleicht in der Zwischenzeit also mal einen Beitrag irgendwie noch? Ja, was wir machen können, haben wir das Wettpflügen irgendwo. Ja, das Moment, das ist hier eine dieser Kassetten. Ja. Ja. Hallo, Herrschaften. Ja, wir haben es gleich. Moment. Ja, so drängen also, wir spielen jetzt, liebe ZuhörerInnen, wir spielen jetzt zuerst mal einen Beitrag vom Wettpflügen, ihr werdet es ja hören, und danach dann noch ein bisschen Musik, dann müsste die Zeit ja voll reichen. Jetzt, wo sind die Scheißausweise? Was? Ja, liebe ZuhörerInnen, zu Hause an den Eltern, wir sind jetzt hier am Hofgut Einsiedel, zwischen Tübingen und Reutlingen, und man hört es, hier ist eine Bombenstimmung. Wir haben leider den Trecker-Pflüg-Wettbewerb heute früh verpasst. Was uns aber gleich bevorsteht, ist das Ochsenpflügen. Die Endausscheidung, soweit ich weiß, in der baden-württembergischen Meisterschaft des Ochsenpflügens. Wir gehen jetzt gerade mal hier in Bierhütte, möchte ich es nennen. Bierzelt ist nicht ganz zutreffend. Und sehen mal, ob wir was zu essen kriegen und ob wir einen Verantwortlichen für diese Festivität hier finden. Ja, wir gehen jetzt rein. Und schon sind wir wieder draußen. Wir sind jetzt am Informationsstand von Südzucker. Herr Finzkei, wem gehört denn das Hofgut Einsiedel? Das ist also der Besitzer, ist das württembergische Königshaus, wenn Sie so wollen. Mhm. Und Südzucker ist schon seit über 70 Jahren Pächter. Ja, ja. Gut, danke schön. Ja, liebe Zuhörerinnen zu Hause an den Eltern, wir befinden uns jetzt hier auf der Strecke am Platz an der Wettkampf-Ackerfurche, an der die Pferde gerade, Pferde sind es nämlich, nicht Ochsen, wie ich vorhin fälschlich über den Äther gehen ließ. Also die Pferde ziehen jetzt hier die Pflüge. Das ist ein bisschen verwirrend, hier sind im Ganzen 18 Triebwerke, die den Boden umackern. Man kann nicht genau ausmachen, wer da vorne liegt. Ja, vor uns stellt sich einer schon ziemlich professionell an, macht Eindruck von gelassener Ruhe. Das ist ganz souveränes Pflügen, was dieser Mann macht. Und er hat auch schon, ich würde sagen, über einen halben Meter breit den Acker umgelegt. Man sieht ja die Erde aufschimmern zwischen den Stoppeln durch. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie das gewertet wird, aber offensichtlich kommt es nicht auf die Geschwindigkeit an, denn immer wieder sieht man Pflüger innehalten. Kleine Brotzeit einnehmen, bisschen Kaffee kochen auf dem Feld mit Akkumulatoren. Ne, das habe ich jetzt erfunden. Aber sie halten das an. Das stimmt ja auch gar nicht. Aber und richten ihre Pflüge wieder aus. Mhm. Korrigieren kleine Unebenheiten. Das ist jetzt ist gerade hier ein Pflug offenbar stecken geblieben an der Wendestelle. Die Pferde sind stehen geblieben. Das tun sie meistens, wenn eine Bahn. Der Bauer spricht Pferdesprache mit seinen Tieren. Und versteht es nicht. Oh, das Pferd hat gerade einen enormen Haufen hingeäpfelt. Der wird gleich untergepflügt. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen an den Äthern, ob Sie jetzt etwas hören konnten von den Kommandos, die Treiber ihren Pferden zurufen. Es ist hervorragendes Wetter, das können Sie ja zu Hause nicht sehen. Wir vergessen allzu oft, dass wir hier im Radio sind und dass Sie gar keinen visuellen Eindruck haben. Es ist Sonne scheint, es ist eine angenehme Wolkenschicht am Himmel, die allerdings die Sonne nur gar nicht bis überhaupt nicht verdeckt. Gerade wenn man bedenkt, dass es schon auf den Herbst zugeht. Ja, der Herbst. Jetzt. Vermutlich fehlen diese Pferde samt Pflug und Bauer jetzt auch gerade zu Hause auf den Feldern. Da muss jetzt der Lehrling pflügen. Ja, der Knecht. Bauer sich hier wichtig tut, im Landesentscheid im Hochleistungswettpflügen. Um den Wettbewerbsacker des Leistungspflügens herum sehen wir einen prächtigen Fahnenschmuck. Wir sehen da Ein Farben des baden-württembergischen Regenbogens. Und da kann ich die Fahne von Tübingen erkennen, sonst kenne ich die leider alle nicht. Ah ja. Ich sehe da auch noch eine deutsche. Ja, die kenne ich nicht. Die deutsche kenne ich nicht. Ach so. Die schwarz-gelbe ist die vom Regierungspräsidium Tübingen, das ja, wie uns der Herr von Südzucker vorhin erklärt hat, diese Veranstaltung hier ausrichtet. Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums des Landes Baden-Württemberg. Ich würde sagen, wir müssen auch noch im Landwirtschaftsministerium anrufen und da mal nachfragen, was der Scheiß eigentlich soll. Ja, das finde ich auch. Hallo Herrschaften! Das finde ich jetzt nicht mehr. In diesem französischen TGVs gibt es ja auch kein Zugtelefon. Um diese peinliche Situation mit dem französischen Grenzbeamten zu überspielen, jetzt etwas Musik. Leonard Cohen, Susan. Ein Krug aus Stein, Brotkrumen auf deinem Platz, verschütteter Wein, ein halbvolles Glas, ein paar Schuhe vor dem Bett, am Boden ein Taschentuch, gelb-violett, ein zerlesenes Buch. Bei dem Buch ein Bahnprospekt, den hattest du nicht eingesteckt. Die Ausweise jetzt endlich! Das ich mir hier von Ihnen nicht bieten, hier diese... Das war ja gar nicht Susanne. Gesellschaft beschwert. Noch einmal! Ich werde den Französischen... Das ist ja sehr ärgerlich. Das ist doch unglaublich. Hört er nicht mal das Richtige einspielen? Mach das doch mal aus. Das ist doch ganz egal. Haben Sie jetzt Ihren Ausweis gefunden? Ich lasse mir das nicht bieten. Komm, spielen wir den Mai, aber... Also den... Ja, könnt ihr jetzt nicht mal das Richtige einspielen? Moment, die Kassette. Ich habe jetzt keine Zeit, die Fahrkarte zu suchen. Wir müssen hier die richtige Kassette finden. Einen kleinen Moment. Es ist eine Unverschämtheit. Das, was Sie mir zumuten. Ihr habt das, das jetzt bald. Jetzt so, die richtige Kassette anmachen. Jetzt. Sie heißt Susanne, wohnt auf dem Land. Auf einem Hof am Wiesenrand. Doch ihr reicht's, sie will in die Stadt. Hat Kuh und Kalb und Ferkel satt. Hier auf dem Land ist's hoffnungslos. Da in der Stadt, da ist was los. Denk doch mal nach, dann siehst du's sein. Man muss in die Stadt, um in zu sein. Seh doch meinen Lebenszweck, nicht hier in Lehm und Schweinedreck. Sie hören jetzt nicht Musik! Das war ja auch die Hände, war ja gar nicht mehr aus meinem Weg! Das ist war überhaupt nicht mehr aus meinem Weg! Hören Sie hier mal auf! Lassen Sie Ihre Finger von Nehmen Sie Ihren Unmut auf meine Hose! Nehmen Sie sofort Ihre Nase da weg! Was haben Sie denn für ein Gerät? Ich hau dir die Fresse voll, du... Oh, jetzt haben wir kaputt gemacht. Das ist ja. Ich glaube, es war jetzt etwas unübersichtlich für die ZuhörerInnen zu Hause. Das müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Also wenn wir das kommt akustisch ja auch alles gar nicht so. Ja, wenn wir das vielleicht gerade erläutern dürfen. Also man muss sich das so vorstellen. Wir haben ja eine trapezförmige Fahrgastzelle von 2 auf 1 Meter Diameter, sagt man, glaube ich. Da sitzen sich Sitze gegenüber. Auf der einen Seite ist die Tür, auf der anderen das Fenster. Wir haben an der Tür gestanden, der Bahnbeamte ist durchs Fenster gerade reingekommen und wollte die Ausweise. Das ist so üblich in Frankreich. Und die Ausweise haben wir natürlich nicht gleich gefunden. Und, nee, dann ist der Bahnbeamte von Punkt A, das ist praktisch dann also die Stelle am vorher Fenster. Vorher haben wir ja noch versucht, Musik einzuspielen. Ja, das ist links oberhalb von den Lüftungsklappen und dann hat sich Kassettenrekorder eingebaut. Da hat sich der Grenzbeamte dann an unseren Rekorder vergriffen. Der ist also in einer gebogenen Schleife vom Fenster weg über die Sitze. Ungefähr 1,5 Meter nach Westen ist das dann. Von hier. Also wir fahren ja hier gerade, wir fahren jetzt nach. Es war vorhin Westen, wir haben natürlich keine Kurve gemacht mittlerweile. Ja, aber mehr noch östlich fahren wir auch. Ja, es sind also ein paar Meter diagonal ist er durch die Kabine geflogen am Anfang und hat sich dann auf die Kassette gestürzt jetzt gerade. Anyhow. Jedenfalls. Und wir haben dann, also Martin hat hier einen Flug gezogen. Ja. Und hat die Sitze aufgebrochen. Und da ist dann der Grenzbeamte mit seinem Fuß reingeraten, hat sich im Futter verfangen. Ja, und dann ist, ist dann auch noch die Klimaanlage explodiert hier direkt dem Beamten vorm Gesicht. Das, da musste er dann husten. Ja, und dann also er ist dann so schräg nach unten abgekippt und hat dann unter einem 30-Grad-Winkel nach oben mit den Fäusten ausgeschlagen und hat ist mich dabei dann auf einen Magen ausgerutscht. Erwischt und. Ja, das Milchbrötchen sagt mir. Ja, genau. Ja, wir sind jetzt auch wieder in Baden. Milchbrötchen sagen jedenfalls. Ja, und was dann genau passiert, das wissen wir selber eigentlich nicht. Es muss wohl irgendwie. Jetzt sollten wir vielleicht ins Herz geraten sein. Da das ja jetzt hier nicht Leonard Cohen war, vielleicht, wenn wir hier die richtige Kassette suchen, schaffen wir vielleicht erstmal den Beamten nach draußen, der liegt uns hier im Weg. Ja, man darf die Leiche auch nicht einfach so. Ich meine, wenn man uns hier damit erwischt, ne? Ja, das wäre nicht schön. Könnten die Leute auf falsche Gedanken kommen. Ja, oder? Ja. Also, vielleicht, wenn wir die zum Fenster rauswerfen, ist es ohnehin kaputt. Ja, schön dann. Ne? Also. Nimmst du vielleicht die Füße und ich. Ach so, du hast den schon. Ja, gut, dann jetzt helfen wir dir. Eins, zwei, drei. Ja, dann hoffen wir mal, dass das keinen Ärger gibt. Da oben auf dem Schild, das sieht so aus, als ob man keine Gegenstände aus dem Fenster werfen darf. Oh. Ja, wenn das nur mal gesehen hat. Ja. Naja, also wir können ja jetzt an der Stelle vielleicht auch das Motto der heutigen Sendung endlich verraten. Ja, ihr habt euch sicher schon alle gefragt zu Hause, wann das endlich kommt. Das Motto dieser Sendung heißt Mord in eurer Tagesordnung. Jawohl. So, jetzt ist es auch passiert. Ja, und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja, wir können vielleicht den nächsten Beitrag einfach einspielen. Das ist doch eine gute Idee. Das ist so eine bewährte Vorgehensweise. Ja, also was haben wir denn anzubieten? Ja, vielleicht eine neue Folge aus der Reihe Doofe Berufe. Das könnten wir machen. Ja, das machen wir das doch. Also dann sagen wir das doch jetzt an. Es kommt jetzt eine neue Folge von Doofe Berufe. Ja, liebe Hörerinnen in den Äthern, wir befinden uns hier in der Bierbar von Sevilla und bei mir habe ich die Frau Finskay. Einen schönen guten Abend. Ja. Frau Finskay, Sie sind Schlüsselverlegerin. Ja, ich habe also schon reihenweise Schlüssel verlegt. Ich kann Ihnen das gar nicht an einer Hand aufzählen. Da brauche ich also beide Hände und die Füße dafür. Und dann können Sie mal sehen, was es für ein schwieriges Leben ist als Schlüsselverleger. Ja, das ist ja sehr interessant. Ja, das in welcher Auflage verlegen Sie denn? Ja, wie Auflage? Nein, mein Mann hat mir also schon Auflagen auferlegt, dass ich dann also praktisch auch gar keinen Schlüssel mehr bekomme für zu Hause. Ich muss jetzt immer vorher anrufen, ob er auch zu Hause ist, wenn ich zurückkomme. In und dann ist Frau keiner Finskay. Da manchmal und ich Frau muss bei Finskay. Der Nachbarin, ja? In welchem Metier verlegen Sie denn Schlüssel? Metier? Sie meinen jetzt also in Kneipen manchmal oder auch in der Oper habe ich auch schon welche verloren und es ist also grauenvoll, sag ich Ihnen. Also, Frau Finskay, Sie irritieren mich. Bitte? Wie ist denn die Absatzlage? Junger Mann, Absatzlage? Bei der Absätze sind also, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Absätze ich schon durchgelaufen habe, um meine Frau Schlüssel Finskay, wieder zu bekommen. Sie reden ja wirres Zeug. Bitte? Sie reden wirres Zeug. Sie haben mich doch gefragt. Ja, aber Sie reden wirres Zeug. Das tut mir leid, ich kann da beim besten Willen nicht verstehen, worauf Sie eigentlich hinauskommen wollen. Ja, Sie verlegen doch Schlüssel. Ich habe, wie gesagt, reihenweise Schlüssel verlegt und es ist ein unglaublich doofer Beruf. Kann man das Beruf überhaupt nennen? Ja, wer zählt denn zu Ihren Abnehmern, Frau Finskay? Abnehmern? Also ich mache regelmäßig Grapefruit-Diäten, aber... das ist ja sehr interessant, Gurken, Frau Finskay. Gurkenscheiben. Aber das im tut Gesicht, ja jetzt wohl nichts. So. Ich lege mir dann im Joghurt belegte Gurkenscheiben auf die Ohrläppchen, die haben es am nötigsten. Die stehen ein bisschen ab. Sie können das jetzt nicht sehen. Ich habe Kopfhörer auf. Kommen wir zum Schluss vielleicht. Sonst wird das ja nichts mehr. Also, Schlüsselverlegerin ist ein unglaublich doofer Beruf und ich rate also Ihren Hörern davon ab. Das kann ich ernsthaft nachvollziehen, Schlüssel nachdem ich also, Sie gehört habe. Ja. Frau Finskay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, jetzt fahren wir also weiter, setzen hier unsere Reise fort. Weiter gen Osten. Ja. Leider haben wir es nicht geschafft, alle Beiträge vom Wettflügen unterzubringen. Ja, die Zeit ist doch so knapp, nicht? Ist davon gelaufen, davon gefahren. Ja. Aber wir haben ja auch nächste Woche wieder eine Sendung. Am nächsten Mittwoch wieder um 19.30 Uhr. Und ich fürchte, wir können niemandem ersparen, da noch was vom Wettflügen zu hören. Ja, denn auch das euch nicht, liebe Hörerinnen. Sind doch sehr schöne Dokumente der Zeitgeschichte. Ja. Ja, die man auch gerne immer wieder hört. Kann man dann auch auf Kassette mitschneiden und den Enkeln in vielen Jahren dann mal. Ja, das ist dann eigentlich eine Idee. Und wir fahren also weiter Richtung Russland dann. Werden dort vielleicht bis nächste Woche schon angekommen sein oder so. Ja, dann. Guck mal, was da liegt da drüben, CD, das ist doch Leonard Cohen, ach, oder? Scheiße. Die haben wir die ganze Zeit gesucht. Ja, dann springen wir denn doch endlich. Dann machen wir das doch jetzt. Ja, viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Ja, das doch noch. Ja, springen wir doch noch okay. ein. Suzanne takes you down. Ja, unsere Sendezeit ist jetzt leider schon vorbei. Leider. Schade. Ja. Und das verabschieden sich jetzt von euch? Der Sven Saale. Der Martin Jung. Und der Kai Schreiber. Der Bauer greift sich an die Stirn, denn dort vermutet er sein Hirn. Wie recht er hat, da ist es ja. Die Frau ist still, das Kind ist da. Die Kühe blöken mild im Stall, Zufriedenheit bezieht den Kopf, den Busen ist schon überall, die Lieder sinken, wurden schwer, der Sender spielt zunächst nichts mehr. Und dann ein leises Wiedersehen. Das Leben kann jetzt weitergehen.